Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Es ist mir reizvoll erschienen, sagt der Schriftsteller Peter Henisch, zwei auf den ersten Blick völlig diametrale Literaturfiguren zusammenzubringen. Wobei ein Zusammentreffen von Karl May und Franz Kafka hätte unter gewissen Umständen tatsächlich stattfinden können. Ursprünglich hielt ich es einfach für eine originelle Idee, dass sich Kafka als Karl-May-Leser outet. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto plausibler erschien es mir letztendlich. Wir wiederholen heute aus Anlass des 80. Geburtstags des Schriftstellers und Musikers Peter Henisch die Hörspielfassung seines Romans »Vom Wunsch, Indianer zu werden« oder »Wie Franz Kafka Karl May traf« und trotzdem nicht in Amerika landete, in der Regie von Götz Fritsch. Im Spätsommer 1908 begibt sich Karl May, 66, mit seiner zweiten Frau Clara, 40, auf seine erste wirkliche Amerikareise. Der 25-jährige Franz Kafka hat seine Stellung als Hilfskraft bei den Assicurazioni Generale in Prag aufgegeben und seinen Posten als Aushilfsbeamter bei der Arbeiterunfallversicherung eben dort noch nicht angetreten. Ein Ozeandampfer mit dem Namen der große Kurfürst läuft am 5. September, dem Tag, an dem Kolumbus zu seiner ersten Entdeckungsreise aufgebrochen ist, ab Bremerhaven Richtung New York aus. Elf Tage später wird er dort fahrplangemäß ankommen. Hörst du das? Ja. Was ist denn das? Ich weiß nicht, Schatz. Siehst du den? Ja. Der Arm. Ist dem nur schlecht oder will er sich ins Meer stürzen? Hey, junger Mann. Passen Sie auf. Sie kippen doch über die Reling. Lassen Sie mich. Nehmen Sie es nicht so schwer. Ja. Also ein Taschentuch. Danke. Kopf hoch. Als ich das erste Mal über den großen Teich gefahren bin, ist es mir genauso ergangen. Wissen Sie, was Ihnen in dieser Verfassung gut tun wird? Ein Gläschen Cognac. Danke, sehr freundlich. Ich trinke keinen Alkohol. Brav. Als ich das erste Mal in die Staaten hinübergefahren bin, habe ich auch noch nichts getrunken. Aber wir können ihn doch nicht so stehen lassen. Tun wir ja auch nicht. Hören Sie, ein Zustand wie Ihre rechtfertigt eine Ausnahme. Kommen Sie. Nehmen Sie ruhig meinen Arm. Ist eigentlich gar nicht mein Stil. Ja, Luxuskabine. Aber auf seine alten Tage darf sich der Mensch schon mal was leisten, oder? Ja, als ich noch so jung war wie Sie, bin ich allerdings noch als blinder Passagier gereist, in einem Heringsfass. Mein Gott, war das ein Geruch. Als ich drüben an Land gegangen bin, musste ich meinen alten Anzug so rasch wie möglich loswerden. Mein Name ist übrigens Burden und die Dame da, es ist Mrs. Burden, meine liebe Frau. Burden, Burden. Aber sind Sie nicht ein Deutscher? Bin ich. Bin ich. Aber seien Sie so gut und sagen Sie es nicht weiter. Wir reisen nämlich inkognito, weil mein Gatte... Nicht doch, Herr Zöll. Wir haben triftige Gründe. Ich bin 25 Jahre alt, aber ich habe noch immer keinen Namen. Wie bitte? Na, setzen Sie sich doch. Sie sehen noch immer etwas strapaziert rein. Ja, setzen Sie sich, entspannen Sie sich. Vielleicht legen Sie sich am besten aufs Bett. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, Schatz, wenn er sich für 5 Minuten aufs Bett legt, ne? Oh, Sie sind sehr zuvorkommend, aber... Entschuldigung. Entschuldigen, Verzeihung. Entschuldigen Sie sich doch nicht für nichts und wieder nichts. Legen Sie sich doch aufs Bett. Dann haben wir mehr Platz. Sie sind also auch Deutscher? Mehr oder minder. Woher? Ich komme aus Prag. Wie schön. Das goldene Prag. Mein Prag ist nicht golden, sondern grau. Hören Sie auf. Wie wird denn so triste sein? Zuweilen ist es sogar schwarz. Vielleicht kommt der junge Mann aus tristen Verhältnissen. Nicht unmittelbar. Mein Vater hat sich emporgearbeitet. Was sehen Sie? Jetzt hat er ein Geschäft für Galanteriewaren. Galanteriewaren? Mein Vater. Aber das klingt doch charmant. Handelt mit Kurzwaren, Modeartikeln, Baumwollsachen, Spazierstöcken, Sonnen und insbesondere Regenschirmen. Das ist doch sehr hübsch. Ja, vor allem die Regenschirme sind hübsch. Man kann damit den grauen Himmel aufspießen. Sie haben, wenn ich das bemerken darf, anscheinend ein gewisses poetisches Talent. Mein Mann kann das nämlich beurteilen, wissen Sie. Ich bitte dich, Herzl. Wer oder was ich bin, das tut doch jetzt überhaupt nicht zur Sache. So viel kann ich allerdings wirklich beurteilen, dass Sie ein gewisses poetisches Talent zu haben scheinen, wenngleich es sich offenbar etwas melancholisch darstellt. Es ist ja auch eine Pest, eine furchtbare Plage. Was? So ein sogenanntes Talent. Man muss froh sein, wenn man davon verschont bleibt. Nicht, dass ich von mir selbst spreche, aber ich habe da einen Bekannten. Beinahe einen Freund. Er steht mir relativ nahe. Also, dieser Bekannte jedenfalls schreibt... Aber sein Schreiben ist ein belastendes Laster. Gedichte schreiben hat er übrigens aufgegeben. Doch mit der Prosa geht es ihm auch nicht besser. Auch die ist ihm Geisterbeschwörung. Besessenheit. Einwilligen in fragwürdige Umarmungen. Und was sonst noch alles unten in den normalerweise zurecht bedeckten Regionen vor sich geht. Mit einem Wort, dieses Laster macht ihn ganz fertig. Jetzt ist er gerade wieder einmal dabei, sich abzugewöhnen, mein Bekannter. Mein Freund bemüht sich ja sehr. Es bleibt dahingestellt, ob er diesmal durchhält. Und Sie? Was und ich? Ach so, Sie meinen, ob ich auch schreibe? Nein, darüber will ich nicht reden, das ist nicht der Rede wert. Und sonst? Was und sonst? Ach so, Sie meinen, was ich sonst mache. Sind Sie Student? Nein, Verzeihung. Ich sehe vielleicht etwas jünger aus, aber mein Studium habe ich schon vorher abgeschlossen. Oh, gratuliere. Mein Gatte ist übrigens auch ein Herr Doktor. Mein Doktordiplom stammt allerdings nicht von einer deutschen, sondern von einer amerikanischen Universität. Meine guten Eltern haben mir, wie man so sagt, unter gewissen Opfern ein Jurastudium ermöglicht. Ich weiß aber überhaupt nicht, wozu das gut war. Aber, warum denn so undankbar? Ich wollte sagen, ich weiß nicht, wozu ich gut bin jetzt. Ich weiß absolut nichts aus mir zu machen, verstehen Sie? Gegenwärtig bin ich, oder bis vor kurzem war ich, Hilfskraft bei einer Versicherung. Aber das ist doch schon etwas. Sie werden bestimmt auf der Rangleiter aufsteigen. Ja, wer heute Hilfskraft ist, kann morgen schon Aushilfsbeamter sein. Und dann steht einer Beamtenkarriere fast nichts mehr im Wege. Ja, Papa. Schätzungsweise 2 Jahre später können Sie zum Beispiel bereits zum Anstaltsgebissen ernannt werden. Ja, Mama. So etwas kommt vor. Ja, und weitere 3 Jahre später, wenn alles gut geht, werden Sie sich vielleicht schon, sagen wir, Vizesekretär nennen dürfen. Kind, du wirst Dienstreisen machen. Also das ist doch bitte schön eine Perspektive. Etwa nach Kratzau und Leitmeritz. etwa nach Leitmeritz und Aussig, vielleicht sogar nach Wien. Vielleicht schicken sie dich sogar zu einem Kongress. Denk dir, einen internationalen Kongress für Rettungswesen und Unfallverhütung. Aber was haben Sie denn? Verzeihung. Entschuldigung, aber da ist ein... Wissen, da ist manchmal so ein... Migräne. Ich weiß nicht. Ach was? Trinken Sie! Entschuldigen Sie, aber ich vertrage nicht viel. Ich glaube, ich vertrage nicht viel von fast allem. Bei mir haben nämlich kleine Ursachen große Wirkungen. Das ist komisch, nicht wahr? Finden Sie nicht? Sehen Sie, ich muss schon lachen, wenn ich nur das Wort komisch sage. Oh Gott, Verzeihung. Tut mir fürchterlich leid. Ich bin so ungeschickt, sehen Sie. Machen Sie sich nichts draus. Hier ist ein neues Glas. Sie haben uns übrigens noch gar nicht erzählt, wieso Sie jetzt übers Meer fahren. Ich meine, in Ihrem Alter bin ich, wie erwähnt, natürlich auch. Aber das war eine andere Zeit. Und außerdem hat es sich in meinem Fall um eine Art von Ausbruch gehandelt. Einen Ausbruch der Fantasie. Stellen Sie sich vor, Sie sind jahrelang eingesperrt. Metaphorisch, versteht sich. Sehen Sie, ich habe auch was übrig für Ihre Art von melancholischer Poesie. Auf Ihr Wohl, junger Mann. Auf die Ähnlichkeit und den Unterschied. Denn als ich in Ihrem Alter zum ersten Mal über den großen Teich gedampft bin, da war alles noch ein bisschen anders. Klar, die Verhältnisse waren viel schwieriger damals. Doch in gewisser Hinsicht waren sie einfacher. Meine Leute waren erzgebirgische Weber, wenn Sie sich ausmalen können, was das heißt. Aber eines Tages fragen Sie mich nicht, wie ich das geschafft habe. War ich drüben in St. Louis und habe dort bei einer deutschstämmigen Familie, wie Sie sich denken können, eine Stelle als Hauslehrer angetreten. Das war aber erst der Anfang. Der Horizont war damals noch weiter und man konnte, eine gewisse Courage vorausgesetzt, ganz einfach darauf zureiten. Als Landvermesser zum Beispiel. Haben Sie Landvermesser gesagt? Ja, als Surveyor für eine Railroad Company. Die Schienen waren ja längst noch nicht alle gelegt. Und auf ging's nach Westen und... Aber die Indianer... Wenn man doch ein Indianer wäre. Wie bitte? Gleich bereit. Und auf dem rennenden Pferde. Was? Schief in der Luft. Immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden. Bis man die Spuren ließ, denn es gab keine Spuren. Bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel. Und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah. Schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Was war das? Ein kleines Stück Prosa, das ich voriges Jahr geschrieben habe. Klingt eher wie ein Gedicht. Deswegen kann ich es auch so gut auswendig. Also doch. Sie schreiben. Nein, tut mir leid, ich schreibe nicht. Seit ich bei der Versicherung arbeite, bin ich am Abend zu stumpf, um... zu stumpf. Zu faul. Was weiß ich. Aber nein, es ist nicht nur die Stumpfheit, nicht nur die Faulheit. Auch Furcht. Allgemeine Furcht vor dem Schreiben. Dieser entsetzlichen Beschäftigung, die jetzt entbehren zu müssen, mein ganzes Unglück ist. Aber... Wahrscheinlich ist das, was ich geschrieben habe, und wäre auch das, was ich noch schreiben würde, ohnehin zu nichts anderem als zum Unterzünden gut. Na, sagen Sie das nicht. Aus Ihnen kann noch was werden. Nur eine Frage am Rande. Wie kommen Sie ausgerechnet auf diesen Indianerwunsch? Sie werden lachen. Der ist von Karl May inspiriert. So. Werde ich lachen. Nee, das war sozusagen eine Regressionsphase. Zwar habe ich, als ich den Text geschrieben habe, gerade Kleist gelesen, vor ihm auf den Knien liegend. Aber da ist mir gewissermaßen von hinten Karl May nahegetreten. Haben Sie May gelesen? Natürlich, als Bub. Ich war sogar auf besondere Weise für diese Lektüre anfällig. Anfällig? Ja. Ich habe mich, ja, wie soll ich Ihnen das erklären, weder zu Hause noch in der Schule verstanden und akzeptiert gefühlt. Den anderen gegenüber bin ich mir immer zum Verschwinden klein vorgekommen. Obwohl ich damals, das war in der Unterstufe des Gymnasiums, so manchen über den Kopf gewachsen bin. Nicht zuletzt meinem Vater. Da war mir Old Shatterhand die ideale Identifikationsfigur. Unerkannt. Ja. Abwartend. Ja. Den Ernst seiner Inferiorität sozusagen zum Spiel umträumend. Ganz bewusst spielt der Held die Rolle des Greenhorns, das er behauptet einmal gewesen zu sein. Aber er und seine Leser sind sich sehr bald im Klaren darüber, dass er selbst als sogenanntes Greenhorn den meisten anderen haushoch überlegen war. Ja, ja. Immer wieder gönnt er sich diese raffiniert hinausgezögerte Bestätigung, ob er im Wilden Westen oder als Karabenemse im Wilden Osten reist. Er sieht nicht so aus, wie sich die Leute einen prinzipiellen Sieger vorstellen. Ja, ja, ja. Sie machen sich lustig über ihn. Auf diverse Proben gestellt, versagt er absichtlich. Seine Souveränität, an der er nicht zweifelt, wird sich erst zeigen, wenn sie wirklich vonnöten ist. Ja, ja, er genießt diese Koketterie. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Er kann es sich meist sogar ersparen, den sein überlegenes Wesen enthüllenden Namen zu nennen. Das machen dann andere. Plötzlich wird einer erkennen, ehrfürchtig oder entsetzt, wer da unter ihnen weilt. Er braucht doch nur den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es geschieht, was geschehen muss. Old Shatterhands sagenhaftes Selbstbewusstsein beruht auf einer des letztendlichen Triumphes Gewissen, heiteren Gelassenheit. Oh, das haben Sie schön gesagt. Ja, aber es ist eine Illusion. Spätestens, wenn Ihnen dieser Old Shatterhand seinen berühmten Fausthieb verpasst, wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben. Unser Eins steht so ein Hieb nicht zur Verfügung. Da sehen Sie doch nur meine Hände. Es kommt weniger auf die große, starke Faust an, als auf die Stellung der Fingerknöchel. Und außerdem muss man die richtige Stelle treffen. Nein, eines Tages wollte ich mir keine Illusionen mehr machen. Auch nicht solche. Ich wollte Wahrheit. Ich wollte Klarheit. Und wenn diese Wahrheit und diese Klarheit traurig waren, dann musste ich mich in dieser Traurigkeit einrichten. Also habe ich die 24 Karl-May-Bände, die ich hatte, aus dem Bücherschrank genommen und in ein Antiquariat getragen. Und mit dem Geld dafür habe ich mir die ersten Bände wirklicher Literatur gekauft. So. Wirkliche Literatur. Und was bitte ist das? Das kann ich Ihnen nicht so ohne weiteres definieren, aber ja, vielleicht erkennt man sie darin, dass sie meist nicht nur wohl, sondern auch weh tut. In so einem Buch sollte nicht der Faustschlag stecken, der andere betäubt, sondern jener, der uns weckt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Gefrorenes Meer in uns. Junger Mann, wie alt sind Sie? 25. Aber glauben Sie nicht, dass ich das Leben nur tragisch finde. Jedenfalls finde ich das sogenannte Tragische manchmal geradezu komisch. Aber was rede ich? Ich rede wahrscheinlich schon wieder zu viel. Ich habe gleich gewusst, ich sollte besser nichts trinken. Sie waren sehr nett. Sie waren sehr freundlich zu mir. Danke, ich... Mir ist schon wirklich viel wohler als vorher, aber ich glaube, ich sollte mich jetzt zurückziehen. Ich würde sagen, Entschuldigung. Ich komme mir manchmal vor wie ein neuer Typus von Clown. Leben Sie wohl, verbindlichen Dank. Küss die Hand, gnädige Frau. Nicht so laut umblättern, Schatzlich, kann ich schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Deswegen lese ich ja. Was liest denn überhaupt? Spotbar von Columbus. Originell. Bemühe dich leiser zu lesen, ne? Herzl? Ja? Stell dir vor, dieser Kolumbus hätte Amerika nicht entdeckt. Eine angenehme Vorstellung. Dann hättest du jetzt kein Bordbuch zu lesen und könntest das Licht auslöschen. Nee, im Ernst. Was für ein Segen für die armen Indianer. Und was für ein Segen für mich. Gesegnete Nachtruhe. Na ja, gut. Nacht. Sei mir nicht böse, Herzl, aber es geht nicht. Was? Dass ich hier einschlafe. Na, sag schon. Was hast du, Schatze? Nichts. Okay, ich merk's doch. Ja, gut, du hast recht. Der junge Mann von heute Nachmittag, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Hat er dich sehr gekränkt? Ja. Oder nein. Was weiß ich. Jedenfalls ist es nicht so, dass ich mich nichts als gekränkt fühle. Sondern? Gefällt er dir? Herzl, ich bitte dich. Du, schöne Ohren hat er. Tatsächlich? Na komm, das ist dir doch auch aufgefallen. Ich möchte ihn wieder treffen und ihm was sagen. Was denn? Ja, oder vielleicht möchte ich ihn auch nur was fragen. Ob er eine Freundin hat? Wie? Na, so wie der aussieht. So wie er aussieht. Er reist da im Zwischendeck. Ich werde ihn morgen dort suchen. Sei vorsichtig, Karl. Warum? Bestimmt gibt's dort so zwielichtige Existenzen. Keine Angst. Ich bin doch schon 1864 im Zwischendeck gereist. Ach, nu aber, Schatzel. Mir muss das doch nicht erzählen. Oh, entschuldige, Herzl. Aber manchmal weiß ich tatsächlich nicht mehr, was ich nur erlebt und was ich tatsächlich erträumt habe. I'm looking for somebody, yes? Je cherche un jeune homme. Un grand joven. Me entiende? Capite? Compris? Verflixter, spricht man 40 bis 45 Sprachen und Dialekte, aber hier versteht einen keiner. Sounds. Man sagt, oder Akbab Shaitan, das heißt auf Arabisch zum Teufel, wenn ich mich recht erinnere. Der junge Mann, den ich suche, ist recht lang, dünn und blass. Aber ja, ich muss zugeben, er hat schöne Augen. Ich habe Augen nie schön gefunden. Da sind sie ja. Ich bin auf der Suche nach ihnen. Es ist mir nicht angenehm, dass sie hierher kommen. Mir macht das nichts aus. Ja, aber mir macht das etwas aus. Bleiben Sie lieber auf dem Oberdeck bei Ihresgleichen. Er wird Ihnen gleich so unfreundlich sein. Gestern, als es Ihnen schlecht gegangen ist, waren Sie noch freundlicher. Entschuldigen Sie. Ja, Sie brauchen sich nicht schon wieder zu entschuldigen. Geht es Ihnen heute besser? Ja, danke. Vielleicht habe ich mich einfach an die Seekrankheit gewöhnt. Na ja, das ist mir auch so ergangen. Ich meine, damals, beim ersten Mal. Beim zweiten und dritten Mal ist man dann schon seetüchtig. Der Zustand der Seekrankheit ist mir allerdings nicht neu. Haben Sie denn schon früher eine Seereise gemacht? Nein. Aber manchmal empfinde ich so etwas wie eine Seekrankheit auf festem Lande. Was empfinden Sie da? Nun, ein Schwindelgefühl. Die Gegenstände scheinen mir nicht so fest auf ihren Plätzen zu stehen, wie wir gemeinhin annehmen. Und die schwankende Bewegung der Menschen um mich herum verursacht einen Sprechreiz. von hier weggehen und miteinander reden. Im Gespräch tue ich mich wenig hervor. Mir wird nichts Gescheites einfallen. Sagen Sie, warum stellen Sie Ihr Licht eigentlich dauernd unter den Scheffel? Was für ein Licht? Junger Mann, es gibt eine Bescheidenheit, die ist schon fast wieder eitel. Ah, hier ist es mir lieber. Mehr Luft, mehr Sonne, mehr Raum. Schauen Sie, dort irgendwo vor uns muss Amerika sein. Man würde es nicht vermuten. Diese Unendlichkeit. Haben Sie gewusst, dass Christoph Kolumbus 2 Bordbücher geführt hat? 1, um die Mannschaft, die Angst vor einer Reise ohne Wiederkehr bekommen hatte, in Sicherheit zu wiegen, und 1 für sich. Ein doppelter Buchführer. Ja, so könnte man ihn nennen. Ich muss gestehen, dass mich gerade dieser Aspekt seiner Reise fasziniert. Und um mir das zu erzählen, haben Sie mich gesucht? Nein, vielleicht nicht. Also, wie soll ich Ihnen das ausdeutschen? Sie interessieren mich. So, interessant. Ich interessiere Sie. Wie ein seltenes Insekt. Wie kommen Sie darauf? Ich habe gestern zu viel geredet, ich weiß. Aber das war der Einfluss des Alkohols. Sie haben gar nicht zu viel geredet. Sie haben uns nicht einmal gesagt, wieso und zu welchem Ende Sie auf diesem Kahn fahren. Warum wollen Sie das wissen? Sie fahren doch auch auf diesem Kahn und ich habe Sie nicht gefragt, wozu. Sind Sie vielleicht ein Detektiv? Sehe ich etwas so aus? Nein, nein. Da können Sie ganz beruhigt sein. Dann kann ich ja frei von der Leber weg sprechen, ne? Also, ich habe ein Dienstmädchen verführt. Wie bitte? Ja, oder das Dienstmädchen hat mich verführt. Ja, das ist wahrscheinlich realistischer. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstehe. Sie verstehen mich schon richtig. Aber um diese Rolle glaubhaft zu verkörpern, müsste ich rund 10 Jahre jünger sein. Ja, Ihre Fantasie in Ehren. Ach was, ich habe überhaupt keine ehrenwerte Fantasie. Manchmal empfinde ich eine Scham über das, was mir so einfällt. Und manchmal bekomme ich richtige Angst davor. Was würden Sie übrigens davon halten, wenn ich mit der Kasse meiner Versicherungsgesellschaft durchgegangen wäre? Das wäre doch eine hübsche Geschichte. Ja, sie beginnt mir gerade zu gefallen. Oder wie wäre es mit dieser? Ich hätte 14 Tage auf Erholung fahren sollen. Beispielsweise nach Spitzberg im Böhmerwald. Was? Ich bin nämlich, müssen Sie wissen, etwas schwach auf der Lunge. Aber ungeschickt wie ich bin, steige ich doch glatt in den falschen Zug, schlafe ein und erwache ganz woanders. Weiter? Naja, und dann bin ich auf einmal in Bremen. Es hat ein paar Tage gedauert, dorthin zu kommen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon einmal in dieser Richtung unterwegs bin, mit dem Hafen liegen, wie zu erwarten war, Schiffe. Eins davon startet noch am gleichen Abend. Ne? Eine Seereise ist sicher besser für meine angegriffene Lunge als jeder Kuraufenthalt. Und wenn ich das Geld dafür habe? Für die Kur hatte ich einiges bei mir. Ja, aber Sie haben recht. Ich könnte noch mehr brauchen. Woher also habe ich das Geld, wenn ich doch die Versicherungskasse. Ja, also, vielleicht habe ich mich in irgendeinem Nest als Polizeileutnant in Zivil ausgegeben und einem etwas langsam denkenden Krämer sein angebliches Falschgeld abgesucht. Also, wollen Sie mich... Hören Sie! Wie kommen Sie ausgerechnet auf diese Idee? Ich weiß nicht. Ein spontaner Einfall. Ja, kein guter. Sagen Sie, haben Sie so etwas wie eine mediale Veranlagung? Warum? Warum fragen Sie das? Es ist mir kurz vorgekommen, als ob sich etwas von mir auf Sie übertrüge. Wissen Sie, meine Frau hat das nämlich auch. Was? Ja, nennen wir es ein gewisses Talent zum Telepathischen. Vielleicht sind ja alle sensiblen Menschen für sowas empfänglich. Bei meiner Frau hat es sich allerdings erst durch die Auseinandersetzung mit dem Spiritismus entwickelt. Spiritismus? Ja, ich war ja auch skeptisch. Aber ich habe mich fast überzeugen lassen. Was mich übrigens am meisten irritiert hat, wie soll ich Ihnen das erklären? Na schön, Sie schreiben ja offenbar auch, oder? Jedenfalls haben Sie geschrieben. Und dass ich etwas mit der Schriftstellerei zu tun habe, sozusagen ein nicht ganz unbekannter Mann der Feder, wenn auch nicht nur der Feder bin. Also, das haben Sie wohl mitbekommen. Was wollte ich sagen? Naja, stellen Sie sich vor, Sie erfinden eine Figur. Als Schriftsteller, meine ich. Also sozusagen als Kollege. Also Sie erfinden eine Figur. Sie haben eine Figur erfunden. Und dann, ob Sie es glauben oder nicht, tritt diese Figur während einer spiritistischen Seance in Erscheinung. Daraus sollten Sie übrigens nicht schließen, dass ich meine Figuren so erfunden habe, wie Sie Ihre Figuren wahrscheinlich erfinden oder erfinden werden. Die Figuren, die ich gebracht habe und bringe, haben alle gelebt oder leben und waren meine Freunde. Oder meine Feinde. Ja, in den letzten Jahren vor allem haben sich viele Feinde dazu geschlagen. Aber gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle. Sie sind mir so sympathisch, dass ich Ihnen gegenüber eine Ausnahme mache und mein Inkognito lüfte. Dr. Karl May. Machen Sie keinen Witz. Sie sind Karl May? Entschuldigen Sie, aber... Also, den hatte ich mir ja erheblich größer und, Entschuldigen Sie, aber jünger vorgestellt. Oh Gott, was für ein Tollpatsch ich doch bin. Oh, was habe ich bloß gesagt? Und was ich erst gestern gesagt habe, du meine Güte. Naja, also Sie wissen ja schon über Ihre Reiseromane. Reiseerzählungen, wenn ich bitten darf. Wie? Naja, so... Hoffentlich haben Sie das nicht allzu ernst genommen. Ja, nicht allzu ernst. Da machen Sie sich keine Sorgen. Es täte mir jedenfalls leid, wenn ich Sie verletzt hätte. Ja, das ist eine Schramme. Glauben Sie mir, ich bin Ärgeres gewöhnt. Ich heiße übrigens Kafka, aber ich kann diesen Namen nicht leiden. Ja, ich habe dem Herrn Franz übrigens reinen Wein eingeschenkt, Herze. Reinen Wein? Ja, meine Identität betreffend. Unsere Identität. Ja. Du bist doch einverstanden, Herze. Ich habe den Eindruck gehabt, die Sympathie, fast würde ich sagen, die Zuneigung, die ich gestern für ihn gefasst habe, die käme auch von deiner Seite. Sie kommt auch von meiner Seite. Ich habe also dem Herrn Franz einfach gesagt, wer ich bin. Wer wir sind. Ja, sicher, wer wir sind. Was meinst du, Herzl? Wollen wir ihn auch in den Hintergrund unserer Reise einweihen? Hintergrund? Ach, na Gott, Klärchen, du weißt doch genau, was gemeint ist. Es ist nämlich keineswegs so, dass wir einfach nach Amerika fahren. Ich meine natürlich fahren nach Amerika, aber nicht aus heiterem Himmel. Wir fahren auch nicht, wie böse Zungen behaupten, unter irgendeinem Beweiszwang. Pschau, wie der Indianer sagt. Den Herrschaften, die an der Wahrheit dessen, was ich geschrieben habe und somit an mir zweifeln, brauche ich nichts zu beweisen. Die könnte ich unter meinem Stiefel zertreten wie Insekten. Entschuldigung, was für Insekten? Mistkäfer, Küchenschaben. Verzeihung, ich habe was übrig für diese Gattungen. Sie haben aber wirklich komische Anwandlungen. Wieso? Was finden Sie daran komisch? Stellen Sie sich vor, ich wäre so ein Insekt. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ich schon. Aber Herr Franz... Doch. Wenn ich morgens noch gar nicht ganz wach im Bett liege, dann spüre ich manchmal meinen Panzer. Naja, Sie sind ein Poet. Sie leiden wahrscheinlich unter einer gewissen Verspannung der Rückenmuskulatur. Im Übrigen ist gar kein Vergleich zwischen Ihnen und... den Parasiten, die ich meine. Sie mögen sich vorstellen, einer zu sein, aber die sind es wirklich. Diese Wanzen von der Kritik. Ohne uns könnten die gar nicht existieren. Habe ich recht? Aber sie spielen sich auf. Als könnten wir nicht ohne sie leben. Als wäre die Literatur, die wir machen, eine Funktion der Kritik und nicht umgekehrt. Und wenn's einer schafft, das Gegenteil zu beweisen, nämlich ganz einfach durch seinen Erfolg, exemplarisch wie ich, dann wollen sie ihn umbringen. Metaphorisch. Nein, keineswegs. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob Sie als junger Kollege schon irgendwelche Erfahrungen mit der Kritik gemacht haben. Ja, wenn nicht, dann seien Sie froh. Was jedenfalls mich betrifft, so richtet sich die Kritik Was sage ich? Kritik? Die Polemik richtet sich ja nicht nur aufs Werk, sondern auch und vor allem auf den Mann dahinter. Vielleicht haben Sie ja von diesen Anwürfen gelesen. Ja, vielleicht haben Sie auch nichts davon gelesen. Eine gewisse Spezies von Unkrautblättern war jedenfalls voll davon. Wovon? Von Heckenschüssen. Von Mordanschlägen. Richte dich nicht auf, Schatzel. Bitte hier. Deine Pillen. Pillen. Pillen. Was können die helfen? Um wieder ins Lot zu kommen, müsste ich buchstäblich zurückschießen. Wegen solch einer Niedertracht nützt eine literarische oder journalistische Antwort gar nichts. Da sind nur Drehpistolen gut. Ja. Die Frage, ob die Abenteuer des Herrn May persönliche Erlebnisse seien, kann als dreiste Zumutung an die Leichtgläubigkeit von Kindern oder Idioten von vornherein ausgeschieden werden. Was sagen Sie dazu? Zu erörtern bleibt lediglich, ob der Autor die fernen Länder, die er schildert, selbst betreten habe. Wissen Sie, wann das erschienen ist? Akkurat während meiner letzten großen Orientreise. Im Jahre 99. Mein Verleger hat den sauberen Herrn Redakteur auch prompt zu einem Widerruf aufgefordert. Unter dem Hinweis, dass ich zu einer persönlichen Stellungnahme mir nicht nur zu gut, sondern auch außerstande sei, da ich gegenwärtig also damals im Sudan weilte. Von wo aus ich nach Arabien zu dem mir bekanntlich befreundeten Stamm der Hadedin zu reiten beabsichtigte. Doch so ein Widerruf ist niemals gedruckt worden. Aber jetzt fahren wir nach Amerika. Jawohl, jetzt fahren wir nach Amerika. Doch nicht, dass Sie etwa glauben, aus demonstrativen Gründen. Schließlich sind wir ja inkognito unterwegs. Also was sollte das im Fall demonstrativer Absichten für einen Sinn haben? Nein, nein. Also, es war so. Sollen wir es ihm erzählen, Herze? Du? Glaubst du, können wir dem Herrn Franz unser Geheimnis anvertrauen? Wenn du meinst, Schatzel. Ja, also, meine liebe Frau hat, das habe ich Ihnen ja schon mal angedeutet, gewisse mediale Fähigkeiten. Das sind keine Fähigkeiten, das ist eine Gabe. Ja, eine gewisse mediale Gabe hat sie. Böse Zungen behaupten, sie hat sie benutzt, um meine erste Frau zur Einwilligung in die Scheidung zu bewegen. Das ist eine ganz gemeine Verleumdung. Ja, ich sag's ja auch nur der Kuriosität halber. Abgesehen davon, dass die arme Emma sowieso ein bisschen verrückt war. Ja, das stimmt, du hast recht. Aber wir wollen ihr nicht böse nachreden. Denken Sie nur, gegen Ende hat mein armer Karl sogar befürchten müssen, dass sie ihm den Kaffee vergiftet. Nein, ja, komm, vergessen wir das. Jedenfalls verbrachten und verbringen wir unsere Abende manchmal mit Seancen. Verbringen und verbrachten wir, ja. Auch als die arme Emma noch da war und mein seliger Richard. Ja, Richard, das war Claras Erster. Damit Sie sich auskennen. Der übrigens, ich sage das nur, um Missverständnisse zu vermeiden, in unsere Verbindung eingewilligt hat. Wie wohl erst posthum. Es melden sich halt, wenn ich auf Rapport eingestellt bin, die verschiedensten Leute. Es ist übrigens nicht so, dass meine liebe Frau den Geistern, ob sie nun tot sind oder irgendwie, ich meine irgendwo leben, nur ihre Stimme leiht, sondern manchmal leiht sie ihnen auch ihre Hand. Das kommt auf die Geister an. Manche äußern sich lieber auf diese, andere eben auf jene Art. Ja, das heißt, ihre Hand schreibt dann, was die Geister diktieren. Unter Fachleuten wird das als automatisches Schreiben bezeichnet. Ja, und dies Jahr im Frühjahr, als sie wieder einmal auf Empfang war, also was glauben Sie, was da hereinkam? Ich weiß es nicht. Ja, gib's mal her. Naja. Komm, gib's her. Wenn du meinst. Ja. Ja, gibt's den Herrn Franz. Lesen Sie. Aber, Entschuldigung, ich kann das nicht lesen. Das ist allerdings oft so bei durch automatisches Schreiben hervorgebrachten Schriften. Wenn man so eine durch automatisches Schreiben hervorgebrachte Schrift noch nie gesehen hat, dann kann man sie selten auf den ersten Blick entziffern. Ah, man bekommt dann so mit der Zeit kann man einen Blick dafür. Gehen Sie mal her. So, jetzt hören Sie mal zu. Komm, Herzl, lies du lieber. Sie müssen nämlich wissen, die früher geradezu sagenhafte Sehkraft meines Mannes hat durch die Widernisse der letzten Jahre ziemlich gelitten. Ja, das ist halb so schlimm. Die Adresse besteht nur aus drei Worten. Mai, Radebeul, Germany. Verstehen Sie Englisch, Herr Franz? Es steht doch sowieso Deutsch hier. An Old Shatterhand. Kommst du zu Mount Winnetou? Ich komme ganz gewiss. Vielleicht kommt sogar der Albert Neer, der Hundertjährige. Siehst du, dass ich schreiben kann und dass ich die Sprache der Bleichgesichter schreibe? Unterschrift, Vogare Tai, Häuptling der Shoshone. Ja, aber nicht, dass Sie denken, das war schon alles. Knappe zwei Wochen später kamen folgende Nachrichten. Komm, lies! Komm an den Mount Winnetou zum letzten großen Kampf und gib mir endlich deinen Skalp, den du mir schon seit 2 Menschenalter lang schuldest. Oh, das war doch halt schon der Schlawiner. Wie meine Leser wissen, Häuptling der Comanchen. Ein hochkarätiger Feind, aber nicht der größte. Dann, nur eine Woche danach, als wir wieder am Rückentischchen saßen, also da kam der Geist dermaßen über meine Frau und schüttelte sie so heftig, dass ihre Hand gar nicht schreiben konnte. Aber er bediente sich ihrer Stimme und sagte Folgendes. Komm, wenn du Courage hast, komm rüber. Ja? Meine letzte Kugel sehnt sich nach dir. Ja, das war Tangua, der älteste Häuptling der Kiowas. Ich erkannte seine Stimme sofort. Das war mein zähester und gehässigster Gegner. Ja, ja, der alte Tangua. Wissen Sie, was das heißt? Ich meine, er hasst mich und würde mich umbringen und... Wie wohltuend ist die geradlinige Todfeindschaft zu einer ehrlichen Rothaut im Vergleich zur bleichgesichtigen Intriganz. Hören Sie überhaupt zu, Herr Franz? Sie können doch jetzt, wo es spannend wird, hier nicht einfach einnicken. Verzeihung, Entschuldigung. Was haben Sie gerade erzählt? Das passiert mir manchmal. Wissen Sie, meine Konstitution ist, das haben Sie gewiss bemerkt, nicht die robusteste. Von den Botschaften haben wir erzählt, die uns im Zuge diverser Seancen übermittelt wurden. Aber bitte, wenn Sie daran kein Interesse haben... Doch, ich habe daran Interesse, natürlich. Ob ich daran Interesse habe... Gnädige Frau, Sie werden meine vorübergehende Ermattung doch hoffentlich nicht missdeuten. Faszinierend. Ich wäre bei diesen, wie nennt man das, Sitzungen dabei gewesen. Nun, wenn Sie wirklich daran Interesse haben... So etwas lässt sich arrangieren. Schön, dass Sie da sind. Wir haben alles vorbereitet. Hoffentlich haben Sie keine allzu großen Umstände gemacht, um meinetwillen. War halb so schlimm. Das Tischchen hat der Steward für ein entsprechendes Trinkgeld aufgetrieben. Und um die Beleuchtung zu dämpfen, habe ich meine Seidenschals verwenden können. Wozu das Dunkel? Wegen der Konzentration. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich fürchte mich ja gar nicht. Aber? Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich will. Interessiert es Sie nicht? Doch, aber Sie dürfen nicht böse sein, wenn ich mittendrin zu lachen anfange. Ich bin nicht böse. Wenn Sie lachen müssen, ist das ein Zeichen von Sensibilität. Wer kitzlig ist... ist an gewissen Stellen besonders empfindlich. So kann man es auch sehen. So sehe ich es. Zumindest in Ihrem Fall. Ich hätte Sie übrigens auch ohne diese Vorwarnung für besonders sensibel gehalten. Danke. Jetzt setzen Sie sich und entspannen Sie sich. Es ist wichtig, dass die Spitzen Ihrer kleinen Finger die Spitzen unserer kleinen Finger berühren. Ja, so ist's recht. Ja, so ist gut. Spüren Sie was? Haben Sie schon einmal was von Spitzenentladung gehört? Hier auf See gibt es zum Beispiel die Elmsfeuer. Fühlen Sie es? Das Fluidum ist deutlich da. So, jetzt wollen wir uns auf jemanden konzentrieren. Schlagen Sie jemanden vor. Mir fällt niemand ein. Dann du, Schatze. Sag, wen sollen wir rufen? Kolumbus. Also schön. Konzentrieren wir uns auf ihn. Christoph Kolumbus, kannst du uns hören? Vielleicht sollten wir ihn mit Cristoforo Colombo ansprechen. Cristoforo Colombo, bist du in der Nähe? Helft mir. Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo. Sie auch, Herr Franz. Nein, ich bitte um Verzeihung, aber ich kann nicht. Kommen Sie. Sie müssen nur Ihre Abwehrhaltung aufgeben. Wenn Sie Kolumbus nicht mögen, rufen Sie halt jemand anderen. Ja, komm, lass gut sein, Herzl. Wenn der Franz nicht will, dann ist es Unsinn. Unsinn? Was hast du gesagt, Papa? Was der Unsinn soll? Hörst, was er spricht. Kommt doch ein Rapport zustande. Soll mich bei dir zum Rapport melden. Er spricht also doch drauf an. Das habe ich mir gedacht. Und wie? was ich mir dabei gedacht habe. Nichts. Du musst ihm was antworten, Schatzel. Damit er in Fahrt bleibt. Was soll ich denn sagen? Ich komme mir dabei ganz dumm vor. Nein, natürlich halte ich dich nicht für dumm, Papa. Nein, ich habe nicht geglaubt, ich könnte einfach davonfahren. Papa, ich will mit drüben in der neuen Welt ein gutes Leben machen. Wo denkst du hin, Papa? Wie käme ich denn auf sowas hin? Amerika, Freiheitsstatue, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, Papa, meine Möglichkeiten sind sehr begrenzt, ja. Ich soll gefälligst in Prag bleiben und schreiben. Nein, Entschuldigung, also schreiben soll ich natürlich nicht. Was immer ich geschrieben habe, ist gegen dich gerichtet. Aber Papa, Verzeihung, das ist doch nicht wahr. In Amerika würde ich vielleicht nicht schreiben. Nein, ich versuche nicht, dich um den Finger zu wickeln. Auf jeden Fall werde ich etwas anderes schreiben. Dann werde ich dich auf andere Weise hintergehen. Aber wie denn? Warum denn? Ach ja, ich würde womöglich heiraten und Kinder kriegen. Was will er? Warum sollen sie denn das nicht? Sie mischen sich nicht ein. Entschuldigung, er lässt Ihnen sagen, Sie sollen sich nicht einmischen. Er soll sich bloß nicht so aufspielen. Schließlich bin ich es gewesen, die mal den Rapport mit seinem Sohn verstanden. Schrei nicht so. Ich brauche nicht glauben. Ich kann dir was verbergen. Du hast mich mit diesem Flittchen im Zwischendeck gesehen. Was für ein Flitschen? Nein, Papa, nein, sie heißt nicht Leni, sie heißt auch nicht Frieda, nein. Egal, die Weiber sind alle gleich. Ich muss schon bitten. Entschuldigung, aber das sagt mein Vater. Ja, Papa, ich bin noch da. Die einzige Ausnahme ist meine liebe Mutter. Natürlich, Papa. Was? Deren Andenken ich mit dieser Hure schände, weil sie die Röcke gehoben hat, weil sie die Röcke über den Hintern gehoben jetzt hat. Jetzt reicht's aber. Komm, Schatzel, nimm deinen kleinen Finger weg. Wir wollen die Leitung unterbrechen. Himmels Willen, Herr Kafka! Tun Sie das nicht! Doch, ich muss es tun. Warum? Mein Vater verlangt es. Tu doch was, Schatzel! Das ist leichter gesagt als getan. Herr Franz, hören Sie mich? Da ist wieder dieser Ton in meinem Kopf. Herr Franz! Ich bitte Sie, holen Sie Ihr Bein über die Reling zurück! Das haben Sie gesagt, ich kann Sie so schwer verstehen. Mein Kopf ist am Zerplatzen. Red keinen Unsinn, Franz. Du verstehst mich ganz gut. Weg, Verführerin. Wenn du mich anrührst, dann spring ich. Und wozu soll das gut sein? Es ist der Wille meines Vaters. Reden Sie sich das nicht ein? Nein, das rede ich mir nicht ein. Holen Sie Ihr Bein wieder herein. Sie fallen uns sonst noch wirklich ins Wasser. Das ist doch vernünftig. Nein! Ich schwimme zurück nach Prag. Ist das Ihr letztes Wort? Mein endgültig letztes. Na bitte, ich kann auch andere Mittel verwenden. Oh, hast ihn? Halten fest. Oh, Schatze. Wie hast du das bloß gemacht? Meine Faust? Ich habe ihm meine Faust gegen die Schläfe geschlagen. Und es hat wirklich funktioniert. Was machen wir jetzt mit dem? Natürlich legen wir ihn aufs Bett. Und hoffentlich wacht er wieder auf. Ach, ich denke, nach Old Shatterhands Schlägen erwacht jeder wieder. Ja, aber der ist von sehr schwächlicher Konstitution. Ach Gott. Nein, wie ein Bub sieht er aus. Nein, komm schon, ne? So liegst du bequemer, ne? Darf ich in Ihrem Schoß liegen? Was? Anscheinend fantasiert er. Ich kann nicht mit dir schlafen. Na. Oder vielleicht kann ich ja doch mit dir schlafen, aber heiraten kann ich dich nicht. Und warum nicht? Mein Vater, du weißt doch, mein Vater. Wegfegen, hat er gesagt. Er wird dich von meiner Seite wegfegen. Und wenn wir es einfach trotzdem tun? Na hör mal, Clara. Psst, dreh dich nicht auf, Schatzel. Ich bin doch für ihn ganz wer anders. Leni, Frieda. Nein, Vater, Fanny heißt sie. Aha, das ist ja beruhigend. Und wo, wenn ich fragen darf, soll ich mich jetzt hinlegen? Oh, komm noch, komm, so. In dem Bett ist doch Platz genug für drei, ne? So. Ja. Ich weiß nicht, Clara, ich finde das alles sehr fragwürdig. Die heutige Jugend. Doch, du gehörst noch dazu. Also ich glaube, ein alter Mann wie ich wird sich unter diesen merkwürdigen Umständen lieber hier im Lehnstuhl ausstrecken. Was wollte ich sagen? Aha. Die heutige Jugend. Wenn ich mir diesen sensiblen Herrn Franz ansehe. Und wenn ich mir mich vorstelle, mich in seinem Alter. Dann kann ich nur sagen, dass es ihm unverschämt gut geht. So, warum musst du den eigentlich streicheln? Findest du nicht, dass du das Bemuttern etwas übertreibst? Seine Probleme hätte ich haben mögen. Mein Alter hat den dreifach geflochtenen Strick neben dem Webstuhl hängen gehabt. Und hinter dem Ofen ist der Birkener Hans gestanden. Herr Franz, was tun Sie denn da? Sie sind aber ein ganz schlimmer. Den hat der Herr Heinrich May vor Gebrauch noch im Ofentopf eingeweicht, um ihn elastischer zu machen. Ich will nur dein Bestes, hat er gesagt. Du wirst mir was lernen, und wenn ich es dir streamweise einbläue. Und dass er für mich was Besseres gewollt hat als für sich. Eigentlich kann ich ihm das nicht vorwerfen, denn so wie es früher war, ging es nicht mehr. Vom Leineweben konnte man eine Familie beim besten Willen nicht mehr ernähren. Aber mit dir, hat er gesagt, wird das anders. Dafür werde ich Sorge tragen. Was hast du gesagt? Nicht? Naja. Da werde ich mich wohl verhört haben. Und tatsächlich habe ich es weitergebracht als alle Mais vor mir. 150 Taler. Plus Logiegeld als Hilfslehrer. Davon hat mein Vater sein Lebtag nur träumen können. Doch dann sind ein paar ganz dumme Geschichten passiert. Herr Kafka, das geht zu weit. Naja, die Frau meines Quartiergebers hat mir gefallen. Sie war jung, ich war jung. Ihr Mann war an die 20 Jahre älter. Franz, bitte nicht. Oh, mir scheint, Sie verwechseln mich mit ihm. So, was kommt vor? Egal, was die öffentliche Moral davon hält. Das ist die Natur. Ja. Wir müssen bald da sein. Was werden Sie tun, Kafka, wenn Sie an Land sind? Ich weiß nicht. Wir könnten uns doch einen Abend in New York treffen. Wir werden nur möglichst wenige Tage in New York bleiben. Oder in Albany. Schatzel, wollten wir nicht in Albany-Station machen? Das ist doch sehr ungewiss, Herzl. Vielleicht überlegen wir es uns anders. Aber im Tuscarora-Reservat. Hast du nicht einen Fototermin? Komm, ich bitte dich, Clara. Und in Buffalo? Wolltest du da nicht das Grab irgendeines Häuptlings? Kann sein, dass wir unsere Pläne kurzfristig ändern. Was werden Sie tun, Franz? Ich weiß nicht. Vielleicht lassen Sie mich ja gar nicht einreisen. Warum denn nicht? Ihre Papiere sind doch in Ordnung. Mir ist nicht nach Ankunft, sondern viel eher nach Abschied. Besuch uns doch im Cliftonhaus an den Niagara-Fällen. Da kommen wir bestimmt hin. Kafka! Eine Frage noch. Ja, Mr. Burden? Geht mich ja eigentlich nichts an. Aber was wird Ihr Vater sagen? Mein Vater? Wieso mein Vater? Was wollen Sie damit sagen? Na ja, ich meine nur, vielleicht wird er sich kränken. Wenn ich mir vorstelle, Kafka, ich hätte einen Sohn, der würde ganz einfach so sang- und klanglos. Nun, ich meine, in der Haut eines solchen Vaters möchte ich nicht stecken. Haben Sie ihn geschrieben? Schreiben Sie ihm. Ja, das heißt, nein. Also, das ist so. Mein Brief an den Vater... Ja, was ist damit, Kafka? Ich habe ihn schon x-mal begonnen. Ja, warum haben Sie ihn nicht fertig geschrieben, Kafka? Karl, hör auf. Sie sollten an Ihren Vater denken. Ganz zu schweigen von Ihrer Mutter. Karl, du bist gemein. Von Ihrer Mutter haben Sie uns gar nichts erzählt. Hören Sie ihm nicht zu, Franz. Wie ist sie? Oder wie war sie? Hatte sie Ähnlichkeit mit Clara? Du Schuft. Entschuldige, Herzl, das ist doch gut möglich. Und wenn man es recht bedenkt, auch du könntest schon einen ziemlich erwachsenen Sohn haben. Hören Sie gar nicht hin, Franz. Franz, hören Sie mich? Schauen Sie, da vorne ist schon die Freiheitsstatue. Natürlich sollen sie ihren Eltern schreiben. Aber das können sie tun, sobald wir in New York sind. Passen Sie auf. Wenn es Ihnen schwerfällt, Franz, also ich erledige schließlich seit Jahren die Korrespondenz für Karl. Ich will Ihnen gern dabei helfen. Liebe Eltern, könnten wir schreiben. Ich bin hier gut angekommen. Ich habe die Pass- und Zollformalitäten gut hinter mich gebracht. Schon auf dem Schiff habe ich liebe Menschen gefunden, die sich meiner annehmen. Ich bin auch recht zuversichtlich, dass ich bald einen guten Job finde. Zwar arbeite ich vorläufig nur als, sagen wir, Tellerwäscher, aber ich bin ja noch jung und die Welt steht mir offen. Versuch bitte, meinen Entschluss, ein neues Leben zu beginnen, zu verstehen. Franz. Warum sagen Sie nichts? Entschuldigung, es regnet. Ja, tatsächlich. Es tröpfelt ein bisschen. Na und? Mein Schirm. Ich habe meinen Schirm im Zwischendeck vergessen. Kommen Sie unter meinen. In New York kaufe ich Ihnen einen neuen. Das wäre sehr liebenswürdig. Aber das nützt nichts. Wieso? Dieser Schirm ist mir absolut unersetzlich. Unsinn. Es ist ein Schirm aus dem Geschäft meines Vaters. Mein einziges Andenken an ihn. Also, sozusagen sein Vermächtnis. Würden Sie wohl so freundlich sein und für einen Augenblick auf meinen Koffer aufpassen? Wo wollen Sie hin, Franz? Ich will nur hinuntersteigen und meinen Schirm suchen. Im Zwischendeck? Ja. Gehen Sie nicht, Franz. Sie werden sich da unten verirren. Wieso denn verirren? Ich ahne es. Tun Sie nicht so, als ob Sie es nicht auch ahnen. Lass ihn doch, Clara. Er muss schließlich wissen, was er tut. Wissen Sie, was Sie tun? Vielleicht haben Sie recht. Ach, Franz. Ich fürchte, dann müssen wir uns verabschieden. Ja. Ich werde mich da unten verirren, genau. Das ist es. Umarmen Sie mich. Komm, Klärchen, mach keine Szene. Zu meinem Bedauern werde ich einen Gang, der meinen Weg sehr verkürzen würde, zum ersten Mal versperren. Mit der Ausschiffung der Passagiere könnte das zusammenhängen. Über mir werde ich immerfort das Scharren tausender Menschenfüße hören, die ihren werden dabei sein. Ich aber werde mir meinen Weg durch eine Unzahl kleiner Räume und kurze Treppen, die einander immer wieder folgen, durch fortwährend abbiegende Korridore und schließlich durch ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch mühselig suchen. Suchen Sie sich lieber bei Zeiten ein Fass für die Rückreise, Kafka! Danke für den Tipp. Bekomme ich auch eine Ansichtskarte aus dem wilden Westen? Versteht sich. Aber es kann eine Weile dauern. Die Postämter sind dort rar. Franz! Warten Sie noch einen Augenblick. Schatzel, wir haben doch schon einige hundert Wildwestkarten in Dresden gekauft. Wenn Sie wollen, können Sie gerne eine mitnehmen. Sie hörten Wunsch, Indianer zu werden oder Wie Franz Kafka Karl May traf und trotzdem nicht in Amerika landete. Ein Hörspiel von Peter Henisch. Die Personen und ihre Sprecher: Karl May, Thomas Thieme, Clara, Cornelia Lippert, Franz Kafka, Hans Piesbergen. Aufnahme und Schnitt: Hertha Schumlitsch. Tontechnik: Karl Kaus. Regieassistenz: Fritz Oberhofer. Regie in dieser Produktion des österreichischen Rundfunks führte Götz Fritsch. PS: Peter Henischs Roman, der die Vorlage für dieses Hörspiel war, ist bei Residenz erschienen. Zuletzt hat Peter Henisch den Roman Nichts als Himmel im Residenz Verlag veröffentlicht. Ende September findet in Wien aus Anlass des 80. Geburtstags von Peter Henisch ein internationales Symposium statt. Titel: Die Welten des Peter Henisch. Wien, Mitteleuropa, Transatlantik. Das Symposium beginnt am 27. September mit der Würdigung von Werk und Autor durch Karl Markus Gauß in der Alten Schmiede in Wien.